H-U-S-T-E-N-S-A-F-T-J-U-N-G Hus auf Schilling Hus auf Schilling Wake up. Ich bin ein Boss, stunte mit dem motherfucking Growler. Holla, holla, nach dem Growler. Holla, holla, nach dem Growler. Fanta Strawberry Metal Mix Berry Love Swagger Rap auf Deutsch. Ich spritze Heavy Bars Adipositas, weil ich es mir leisten kann. T-Shirt an von Nike Pimp, weil ich es mir leisten kann. Was soll das heißen, Mann? Wieso hast du kein Geld? Ich mache täglich Money, weil es mir leicht fällt. Kleingeld, nichts in dem Portemonnaie von Boss. Ich werfe meine Scheine einfach auf den Kompost. Ich hoffe, es kommt Post, weil ich wieder Ohr da. Back in the days, too soft, Jüngling auf deinem Kassettenrekorder. Die Tür geht auf, es ist dieser Lord da. Ein Fashion Lord und ich mache Cash mit Mord. Das ist Real Talk und nicht so ein Fake Shit. Ich trage Gucci, Louis und nicht so nen Fake Shit. Hustensaft, Haus, bin im Hustensaft, Haus. Sippe Hustensaft im Haus. Hustensaft, Haus. Ich tu ein Don sein, so wie dieser Don Giovanni. Ich mach dich dead wie den Schauspieler von Jumanji. Wenn ich shoot, hast du Kugeln drin im Magen, Trottel. Ähnlich so wie eine Lotto-Spielzahlentrommel. Ich steck dir in den Anus eine Kohlrübe, während ich im Club mit dem Alkohol übe. Schütte Whisky wieder rein in meine Mundöffnung und hab Moos auf der hohen Kante. Burgfestung und ich shoote Kugeln durch deine Ritterrüstung. Aus dem Cracklabor kommt Dampf durch die Gitterlüftung. Ich bin ein Lord wie ein englischer Thronfolger. Während ich dich jetzt mit dem Strom folge. Hustensaft, Haus, trink den Hustensaft aus. Drin im Hustensaft, Haus, lass es Hustensaft, Haus. Yeah, Glow Up, Dinero Gang, 2015.